Aristipp von Christoph Martin Wieland, zweiter Band. 3. Lais an Aristipp. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Kleonidas hat dir das Neueste aus Milet bereits zu wissen getan. Eine freundliche persische Perise, damit du doch siehest, dass ich durch meinen neuen Anbeter schon ein wenig gelehrter geworden bin, hat mir einen Liebhaber bis vom Euphrates her zugeschickt. Und welch einen Liebhaber! Schön wie ein Medier, liebenswürdig wie ein Grieche und beinahe so reich wie Midas und Krösus. Denn was wir armen Griechen 1000 Drachmen nennen, ist ihm eine Handvoll Obolen. Und wie ich nötig fand, seiner übermäßigen Freigebigkeit mit aller Strenge einer Gebieterin Einhalt zu tun, verwunderte sich der hoffärtige Mensch, dass ich solche Kleinigkeiten meiner Aufmerksamkeit würdigen möge. Wirklich scheint er eines so großen Maßstabs gewohnt zu sein, dass er Geschenke, die einer Königin dargebracht werden dürften, für Kleinigkeiten ansieht und sich daher ihrentwegen weder zu der mindesten Freiheit noch zu Erwartung einer größern Gefälligkeit von meiner Seite berechtigt glaubt. Das sticht nun freilich von der ökonomischen Manier der Söhne Deukalions mit ihren Geliebten bei Drachmen und Obolen abzurechnen gewaltig ab und tut dem edeln Achämeniden, wie du leicht erraten kannst, keinen Schaden bei mir. Kurz, lieber Aristipp, dieser Arasambes ist ein sehr gutherziger und umgänglicher Barbar, und es ahnet mir zuweilen, ich werde noch in starke Versuchungen kommen, zu vergessen, dass ich eine Griechin bin und die Entführung der schönen Helena an allen Asiaten zu rächen habe. Die einzige morgenländische Unart, die ihm ankleben mag, scheint ein ziemlicher Ansatz zur Eifersucht zu sein, und dies wäre auch das einzige, das mich zurückschrecken könnte. Wenn er nicht so viel Zutrauen zu mir fassen kann, sich auf mein Wort ohne Riegel und Hüter sicher zu glauben, so brech ich ab, lass ihm alle seine Geschenke wieder zustellen und fahre mit dem ersten guten Winde nach Korinth zurück. Mein Plan mit Musarion und Kleonidas ist zu seiner Reife gediehen. Sie ist seiner wert, und wiewohl er bisher, wenn wahre Liebe sich verhehlen ließe, ihr selbst und der ganzen Welt ein Geheimnis aus dem wahren Namen seiner zärtlichen Freundschaft zu ihr gemacht hat, so bin ich doch völlig gewiss, dass ich durch das Band, das ich zwischen ihnen zu knüpfen im Begriff bin, den feurigsten seiner Wünsche befriedige. Du, mein weiser Freund, liegst noch immer zu Samos den meteorischen Dingen mit so großem Eifer ob, dass ich Bedenken tragen sollte, dich mit den Puppenspielen, die uns Kindern der Erde so wichtig scheinen, in deinen erhabenen Anschauungen zu stören. Wie hoch du dich aber auch immer selbst über die Jupitersburg und das lustige Wolkenkuckucksheim deines Freundes Aristofanes erheben magst, so denke ich doch meine Ansprüche an deine Freundschaft so leicht nicht aufzugeben, und schmeichle mir hinwieder, daß alle pythagorischen Zahlen, Zirkel und Dreiecke nicht vermögend sein sollen, deine Anna Diomine immer aus deiner Erinnerung zu verdrängen. Ende von 3.